Verlasse das furchtsame Herz, weich Cupido, du grimmiger Tyranne, und verlasse das furchtsame Herz. Du erriegest den liebenden Seelen, vor die Freude verdrüßliches Quälen und vor Lachen empfindlichen Schmerz und vor Lachen empfindlichen Schmerz. Weich Cupido, du grimmiger Tyranne und verlasse das furchtsame Herz. Weich Cupido, du grimmiger Tyranne und verlasse das furchtsame Herz. Scharen, die ihr mit mir in mancherlei Gefahren schon halbe Leid gewesen seid. Mir ist es Zeit, die Festung zu bestürmen. Und sollte sich der Feind mit aller Macht bestürmen, so seid ihr unverzagt, dem ist der Sieg gewiss, der sich erkühnt und wagt. Zugleich verstattet, uns länger abzuhalten. Wohl es sei, der Himmel stehet der gerechten Sache bei. Auf ihr munteren Helden, auf, weil der Zorn noch glimmt. Auf ihr bunten Helden, auf, weil der Zorn noch glimmt. Geht, fechtet unerschrocken, denn euch ist zum Frohlocken der frohe Sieg bestimmt. Geht, fechtet unerschrocken, denn euch ist zum Frohlocken der frohe Sieg bestimmt. Auf ihr bunten Helden, auf, weil der Zorn noch glimmt. Auf ihr bunten Helden, auf, weil der Zorn noch glimmt. Sie sind besiegt. Das Glück hat ihr uns vergnügt, ehe wir es selbst vermeint. Ihr Helden, ihr Helden, verfolgt. König werfe sich zu des Arbates Füßen und hoffe, seiner Gnade zu genießen. Ach nein, ich traue nicht den Worten. Er möchte mich ermorden. Drum geh, ihre Macht kömmt angelaufen. Bereite einen Scheiterhaufen, auf dem ich mich und meine Schätze kann verbrennen. Damit wir nicht den untreuen Knechten in die Hände rennen. Wohl, es wird also bald von mir verricht. Ihr grausamen Himmel, ihr grausamen Himmel, ihr donnernden Wolken, die mir jetzt rollt den schrecklichsten Tod, den schrecklichsten. Thank you. eigenen Verlangen. Mein König, ist der Haufen schon bereit? Verzweiflung gibt Bericht, was soll ich nun anfangen? Doch will ich den Verrätern nicht die Lust vergönnen, dass ihr ungetreues Angesicht an meiner Not erkötzen können. Nein, sondern will mit allen meinen Schätzen mich auf den Scheiterhaufen setzen. Mich von innen. Ist der Unwürdige nicht vorhanden? Zu seinen eigenen Schanden hat sich selbst den Lebensrat verkürzet und dort in jene Glut gestürzet. Seht doch, was Furcht und Zartheit kann. So stirbt ein weiblicher Tyrann. Ich aber geh und will dem Kriegsvolke wehren, es möchte sonst die ganze Stadt verheeren. Glückselige Augenblick, der dich mein auserwähltes Leben mir wieder hat zu sehen gegeben. Untreue, weich zurück! Zurück! Ich mag dich nicht mehr wissen. Höre meine Unschuld an. Das wird gewiss die Unschuld sein, wenn du dich lässt von einem anderen küssen. Ach, höre mich! Geh fort! Schon nicht auf den Thron gesetzt. noch den Tag erleben lassen, da der Nichtswürdige sich selbst ermordet hat. Die Götter konnten zwar nicht anderen Schluss erfassen, denn der an ihrer Stadt ihr hohes Amt auf Erden soll verwalten. Und doch im Gegenteil auf stete Wollust drängt, ja, die Regierungslast gar an den Nagel hängt. Der denke anders nicht, als dass ihn Jupiter mit seinen Donnern zerspalten. Der Geil ist dahin, das Land ist nun vergnügt. Was ich dir aus Eifersucht getan, so nimm dies Herz zum anderen Male an. Die Treue, so ich dir geschworen, hat diese Brust, in der du allzu fest gesessen, niemals verloren. Sie steht auch noch auf mich gerichtet. Mein Verlangen, Frauen und Mädchen, erlaub mir doch etwas zu reden. Bring dein Anliegen vor. Durch diese beiden Kerls hier, wie ihr sie seht stehen, ist mir manch Ungemach geschehen. Der eine nahm mich in Arrest und setzte mich für wahr auch ziemlich fest. Ja, was noch weiter? Der andere kleine Bärenhäuter hat im Gefängnis mich wohl noch dazu vexiert und bei der Nase rumgeführt. Und da sie nun in meinen Händen sein, so bitt ich mir Gewalt zu geben, dass ich mit beiden mag nach meinem Willen leben. Was willst du ihnen tun? Sie also bald ermorden. Heil Atrax, dieser Tag so fast der ganzen Erde zur Lust und Freude worden. Soll durch kein Blutbad mehr betrübt werden. Lass jeden frei hingehen. Ich weiß vor Zorn nicht, wo mir der Kopf mag stehen. Ich danke vor den hohen Gnaden. Ich wünsche es wohl ein stetiges Gedeihen, den Thron von mir und von Babylon erfreuen. Sei vergnügt, sonntig seliges Herze, sei so gefügt, dass dieser geile Hund mit seinen Eitelkeiten zur Erde liegt. Gibt das zu allen Zeiten dies Land in Frieden